Die Welfen setzen sich gegen die geplante Zertrümmerung ihrer Stellung energisch zur Wehr. Heinrich wie die Kaiserwitwe Richenza, wie sein Bruder Welf der VI. Als dann 1139, noch jung an Jahren, Heinrich der Stolze stirbt, kämpfen für den Sohn seine Mutter, seine Großmutter und der Oheim weiter. An der Mangfall gegen den Österreicher siegreich unterliegt Welf bei seinem Versuch, das von Konrad belagerte Weinsberg zu entsetzen. Diese Feste fällt in die Hand Konrads, wobei sich jene von Chamisso besungene Episode ereignet haben soll, nach der die treuen Schwabenfrauen, die ihr Liebstes aus der dem Untergang geweihten Stadt mit sich nehmen durften, ihre dem Tode bestimmten Ehegatten mit sich getragen haben. Im Jahre 1141 stirbt auch die entschlossene Richenza und ein Jahr später der neue Bayernherzog Leopold IV. Dem König aber gelingt sein glücklichster Schachzug, indem er Gertrud, Heinrichs des stolzen Witwe, seinem Stiefbruder, dem Babenberger Heinrich Jasomirgott, vermählt, dem nun Bayern verliehen wird. Das bajuwarische Stammesgebiet scheint nach langer Zerrissenheit wieder in seinen wesentlichsten Teilen geeinigt. Heinrich der Löwe aber erhält Sachsen zurück und verzichtet dafür auf Bayern, wo nun seine Mutter Herzogin ist. Durch diesen eigentlich einzigen Erfolg der Regierung des liebenswürdigen und höflichen Konrad ist der erste Streit der Welfen mit den Weiblingern zu einem günstigen Ende geführt, das ein dauerndes hätte werden können, wäre nicht das Menschenleben im Mittelalter zu vergänglich gewesen. Wiblinga, heute Weiblingen, war eine Burg der Hohenstaufen unfern des Neckars. Das Königtum Konrads ist in auswärtigen Unternehmungen nicht glücklich. Wohl gelingt es dem Hohenstaufen, seinen Schwager, den Böhmenherzog, auf seinem Throne zu stützen, aber ein ähnlicher Feldzug in Polen schlägt 1146 fehl und im gleichen Jahre erleidet Heinrich von Österreich nach einem vergeblichen Einfall nach Ungarn zwischen Fischer und Leiter eine schwere Niederlage, die ihn beinahe das Leben kostet. Unterdessen erringt sich der junge Heinrich der Löwe eine geradezu königliche Machtstellung im Norden. Es ist prächtig zu sehen, wie endlich das wieder gewonnen wird, was unter dem unglückseligen Otto III. Verloren gegangen war. Neben Heinrich erblicken wir Albrecht den Bären, der als Ersatz für das ihm bei der Verständigung zwischen Hohenstaufen und Welfen wieder entglittene Herzogtum Sachsen 1142 die Nordmark als reichsunmittelbar erhalten hat, der nun die Prignitz und das Ruppiner Land erobert und sich einen neuen Nordmark schafft, während die alte später die Altmark heißt. Nachdem er 1150 seinen Adoptivvater Pribislaus beerbt, kann er die Bistümer Havelberg und Brandenburg an ihren alten Platz zurückführen. Er gründet Stendal. Seit 1157, nach der Niederwerfung eines gewaltigen Slawenaufstandes, ruft er niederländische Bauern ins Land, die mit Freuden nach dem Ostlande ziehen, wo Freiheit und große Hufen als Erblehen winken. Ein neues, kraftvolles Bauerntum entsteht im Osten. Helmold, der Slawenchronist, berichtet darüber: Zuletzt, da die Slawen allmählich verschwanden, schickte er nach Utrecht und den Rheingegenden, ferner zu denen, die am Ozeane wohnen und von der Gewalt des Meeres zu leiden hatten, nämlich an die Holländer, Seeländer und Fläminger, und zog von dort gar viele Ansiedler herbei, die er in den Burgen und Flecken der Slawen wohnen ließ. Von den Grenzen des Ozeans sind unzählige starke Männer gekommen und haben das Gebiet der Slawen bezogen und Städte und Kirchen gebaut und haben zugenommen an Reichtum über alle Berechnung hinaus. Der erste aber, der mit der segnungsvollen Siedlung schon 1143 beginnt, ist Graf Adolf von Schauenburg, der sich Kiel als Hauptstadt aufbaut, da er 1158 ja das von ihm gegründete Lübeck an den gewalttätigen Löwen verlor. Dieser lässt seinen Machtbereich immer mehr ins heutige Mecklenburg wachsen, wo die Bistümer Ratzeburg und Schwerin gegründet werden, deren Investition er schrankenlos in seiner Hand hält. So drängt ein neues Deutschland, uraltes germanisches Siedlungsgebiet wiedergewinnend, allenthalb über die Elbe, die nun richtig beginnt, ein deutscher Strom zu werden, dringt der Oder entgegen, die der ausgreifende Askanier, der sich nun Markgraf von Brandenburg nennt, bereits mit seiner Macht erreicht. Gegen das Gewaltige, das sich hier vollzieht, wirkt das Tun und Treiben des überall eingeengten Konrad geradezu kleinlich. Der König müsste längst nach Italien ziehen, um die abbröckelnden Reichsrechte zu wahren. Man hat in Rom Roger den Königstitel bestätigt und ein Königreich Sizilien und Apulien als päpstlichen Lehnstaat konstruiert, ohne nur im geringsten auf das Reich Rücksicht zu nehmen. Erscheint Konrad nicht bald, so hat das Reich im Süden ausgespielt. Auch ruft der Papst selbst den König zu Hilfe, da sich gegen ihn in Arnold aus dem lombardischen Brescia ein seltsamer Politiker, Mönch und Büßer gewendet hat, der sich an die Spitze der Städter stellt und einen römischen Senat wie in den großen Zeiten der Republik einführt. Schon weilt der Papst 1146 flüchtig in Deutschland. Jedoch der wortgewaltige Bernhard will eben damals das Gottesreich in Asien durch den Sturz des Islam erstritten sehen. Berauscht durch innere Gesichte, die ihm den herrlichsten Ausgang der Unternehmungen gezeigt, gewinnt der Seelenlenker die leicht beweglichen Franzosen mit ihrem König Ludwig VII. Schon beginnen sich die Haufen der Kreuzfahrer in Bewegung zu setzen, als es Bernhard zu Weihnachten 1146 gegen alles Interesse des Deutschen Reiches gelingt, Konrad, der unter der Wirkung der bernhardinischen Wunder und Worte seine schwächste Stunde als Staatsmann erlebt, zum Gelübde der Fahrt zu bewegen. Der kluge Zisterzienser räumt alle Hindernisse aus dem Wege. So wird der grimmige Welf, mit dem es schon wieder Streit gibt, bewogen, auch in das Heilige Land zu ziehen. Heinrich der Löwe aber, der nach dem Tode seiner Mutter Gertrud 1143 seinen Anspruch auf Bayern wieder erhoben hat, wird zum vorläufigen Verzicht gebracht und darf, da für die Heere des Nordens die Fahrt nach Asien als zu weit erscheint, mit Albrecht dem Bären einen praktischen Kreuzzug gegen die Wenden zu unternehmen.